ich hab einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünd ich allein auf dem Plan. Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruh, Jesus, dir jauchze ich selig zu. Ich hab einen herrlichen König, o Jesus, Jesus, nur du. Ich stell zur Verfügung mich gerne dem König, der königlich liebt, und tue mit Wonne den Willen des Königs, der königlich gibt. Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruh, Jesus, dir jauchze ich selig zu. Ich hab einen herrlichen König, o Jesus, Jesus, nur du. Ich traue den Worten des Königs und möchte mich richten danach und folg seiner siegenden Fahne und geht's auch durch Schmerzen und Schmach. Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruh, Jesus, mir jauchze ich selig zu. Ich hab einen herrlichen König, o Jesus, Jesus, nur du. Ich will, dass mein alles im Leben dem König sei untertan und sehe mit Sehen der Seele sein ewiges Königreich dann. Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruh, Jesus, mir jauchze ich selig zu. Ich hab einen herrlichen König, o Jesus, Jesus, nur du.